Hallo, ich begrüße euch zur Ausgabe 179 von Freitag, dem 12.04.2024. Ja, ganz lieben Dank, dass ihr wieder dabei seid heute. Diese Woche, ja, spannend. Ich hatte ja schon gesagt, ich müsste hier eigentlich mal meine Wiese mähen, bevor ich hier den Sensemann bestellen muss. Ja, so ähnlich hatte ich es gesagt. Oder fast genauso, nein. Oder ganz anders. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die letzte Folge nicht gehört. Ich weiß nur, es ging darum, dass der Ned recht hatte, dass doch hier schon einiges dabei ist, uns über den Kopf zu wachsen. Ja. Und so kam es dann auch, dass ich am Samstag mich in die Garage begab und den Rasenmäher aus seinem Winterschlaf riss. Was ist nun los, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, ja, mein Lieber, das ist jetzt nun mal halt so, ne? Es ist April und jetzt musst auch du wieder ran. Na gut, ich mache ja schon. Ja, und so sind wir zwei, der Wolf und ich, dann hier über die Wiese gehoppelt. Und haben versucht, die einzukürzen. Das war so nicht mal eben auf Anhieb. Also der hat jetzt verschiedene Höhen, die man einstellen kann. Und ja, da habe ich dann mal auf der obersten angefangen und habe dann anschließend noch mal auf der mittleren hinterher gemäht. Und mit Mulchen war auch nichts, weil dann war er direkt verstopft mehr und ja, so war dann alles letzten Endes noch vom Fangkorb auf den Kompost zu transportieren. Und ja, wir beiden, der Wolf und ich, hatten eine tolle Zeit hier auf unserer Wiese. Ja, und ich habe überlegt, wieso mit dem Wolf Rasen mähen, wenn du doch auch Schafe haben kannst. Na gut, wie soll ich sagen? Ich hatte das dann hier mal im Haus vorgeschlagen mit den Schafen. Und es kam direkt der Einwand mit den Hinterlassenschaften dieser Tiere. Ja, stimmt, da ist sowas. Ich erinnere mich. Genau. Und ja, der Zugang zu Wasser ist auch nicht so mal eben hier. Dann müssen die auch geschoren werden. Und dann ist ja die Frage, was macht man mit so einem Leihschaf? Oder Gnadenhofschaf? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist ein Thema, das es noch zu bearbeiten gilt, bevor hier das erste Schaf seine vier Hufe auf die Wiese setzen darf. Eins ist keins, also wären es ja so mindestens mal zwei. Dann ist man nicht so alleine. Und naja, ich. Ganz ehrlich, es ist eine schöne Vorstellung, aber ich sehe das irgendwie noch nicht. Aber lustig wäre es allemal. Ja, dann haben wir am Wochenende Formel 1 geschaut. Hier als Gesamtteam, um es mal so zu sagen. Also auch die Ronja war dabei und hat der Ned und der Ruben und ab und zu auch mal die Anja ganz kurz. Und dann auch wieder nicht, weil das ist nicht so ihr Thema. Und es war ja recht früh. Also wenn die Rennen in Japan laufen, dann heißt das Wecker auf 5, ne? Also sonst ist es irgendwie doof, ja? Bekommt man nicht so viel mit. Ja, und nee, war aber schön. Hat uns Spaß gemacht. Wir mögen das halt auch dann zusammen zu sein. Und uns miteinander auf und wieder abzuregen. Und genau, das Rennen war auch, ich sag mal, auch wenn es landläufig gerade anders dargestellt wird, der Verstappen gewinnt ja immer. Ja, gut. Wenn man das mal als gegeben vorhersetzt, die Zeiten hatten wir ja mit Schumacher und Hamilton auch oft genug, dann spielt sich aber doch im restlichen Fahrerfeld sehr viel Interessantes ab und die ich sag mal, die Formel 1 hat mittlerweile gelernt, dass es überhaupt keinen Sinn hat, dann nur den Führenden zu zeigen, sondern eigentlich tun mir die ganzen Verstappen-Fans insofern leid, die sehen ihren Hero das ganze Rennen quasi nur mal kurz am Start und dann irgendwann zwischendurch nochmal beim Boxenstopp und ansonsten hier und da mal vielleicht in der kurzen Einblendung, aber ansonsten taucht er nicht auf, ne? Naja, sei es drum. Das ist, wir kümmern uns dann um den Rest vom Schützenfest und finden das bekloppterweise auch sehr spannend. Ja, Montag habe ich dann noch eine kleine Wanderung gemacht und hier einfach ein paar Dinge noch mal im Haus erledigt, weil man weiß ja nicht, was der Dienstag so bringt, wo ja dann das erste Mal die neue Therapie geplant war. Und ja, das war auch gut so, dass ich dann Montag mir noch mal Zeit genommen habe für mich und den Wald und das ein oder andere kleine bisschen, was hier im Backhaushaus noch so auf mich wartet. Für alle, die die Gegebenheit kennen, nein, die Deckenlampen im Wohnzimmer hängen immer noch nicht. Wir gehen ins zweite Jahr. Ohne Deckenbeleuchtung. Es ist trotzdem gemütlich hell im Wohnzimmer. Ja, Dienstag war dann die Therapie. Allein zu diesem Dienstag könnte man eine ganze Folge machen. Also Dinge, die ich gehört, gesehen und miterlebt habe. Ich traue mich nur nicht so, weil da würde dann auch ganz viel so öffentlich gemacht, wo ich nicht, also das würde ich einfach nicht gut finden. Ich meine, das müsste dann auch da in dem Raum bleiben, wo wir dann sind, die Mitpatienten und die Pflegekräfte. Aber es ist schon wirklich immer wieder ein Erlebnis und ja, ich weiß dann nie so richtig, wo mein Platz da ist. Also der Sitzplatz schon, der ist ja beschriftet, aber was ich dann da soll jetzt auch so von, was meine Aufgabe da ist, ja, irgendwie in Bezug auf Gespräche mit Patienten führen oder auch mal der Pflegekraft nochmal einen Tipp zu geben. Das ist ja eine blöde Situation, in der ich da bin, als ehemalig Pflegelehrender und langjähriger Patient, habe ich ja doch einiges an allgemeinem und auch sehr speziellem Wissen angehäuft. Und ja, ich bemühe mich, das halt zurückzuhalten, um nicht da irgendwelche Verunsicherungen auszulösen. Ja, aber wie gesagt, das wäre mal noch ein ganz eigenes Feld. Ich ringe noch mit mir. Bin auch schon mal gebeten worden, ich soll doch mal erzählen, wie das da so abläuft und so. Und ich ringe noch mit mir, ob ich das tatsächlich tun soll. Ja, ich sage mal so, unmittelbar nach der Gabe der Antikörper hatte ich jetzt keinerlei, wie soll ich sagen, Beeinflussung. Also bisher war das immer so, die haben die Chemotherapie angehangen und ich merkte quasi noch im Verlauf der Infusion, dass das was mit mir angestellt hat. Und das war diesmal ganz anders. Also was das Gleiche ist, wie es immer ist, erstmal hinsetzen, Blut abnehmen, warten, ne? Das wird dann ja einmal durchgerührt und aufgeschäumt und in seine Bestandteile zerlegt und geprüft und getestet, ob man überhaupt in irgendeiner Form diese Therapie haben darf. Genau. Und erst dann wird bei der Apotheke die Therapie bestellt. Die kommt dann also quasi fangfrisch. Und Ja, das braucht halt Zeit, ne? Und so, ja, sitzt man dann da, erzählt mehr oder weniger schlaue Sachen oder macht einfach mal einen Spaß. Oder ja, ich habe da ja mittlerweile, ganz ehrlich, ich pack dann meinen, also die haben mir dann schon so den Port angepiekst und dann hat man so ein kleines Schläuchelchen. Das packe ich dann unter den Pullover und dann gehe ich immer noch mal eben eine Runde durch das Krankenhaus oder mal eben in die Lobby, guck, ob die Cafeteria offen hat oder so. Also um die Zeit einfach rumzukriegen. Ne? Die Infusion selber dauert dann eine Stunde und dann kommt noch ein bisschen, wird noch ein bisschen was Flüssigkeit hinterhergespült. Einfach, damit nichts umkommt, sage ich mal. Nee, um das Infusionssystem auch ganz leer zu bekommen, ne? Und ja, denn auch das Portsystem zu pflegen, damit sich da keine Rückstände in den Importkatheter, der ja implantiert ist, absetzen und man dann nachher einen Katheterwechsel machen muss. Was bedeutet eine Operation? Nur weil man das System nicht vernünftig pflegt. Also so, ne? Dann ist noch mal immer Warterei. Angezeigt auf Taxi, weil Autofahren soll man dann nicht. Wobei ich ganz nochmal sagen muss, also die unmittelbare Wirkung der Therapie, die war so quasi nicht, die war überhaupt nicht spürbar, sodass ich jetzt auch durchaus gesagt hätte, ich fahre selber mit dem Auto nach Hause zurück. Aber wie gesagt, soll man nicht, weil wenn man dann ein Notfall hat, es wird einem schlecht oder schwindelig oder sonst was und man hat dann einen Unfall verursacht, dann muss man sich vorwerfen lassen, dass das ja auch so ein bisschen fahrlässig oder sehr fahrlässig ist, was man da sich vorgenommen hat. Ja, deswegen warten aufs Taxi und nach Hause fahren. Ja, und so war ich am Dienstag dann auch hier zu Hause ganz, ja, so normal. Mit den normalen Handicaps wie sonst auch, um das mal so zu sagen. Ja, der Morgen danach, ja, der war dann überraschend, so ein bisschen so wie, ach, was war die Feier gestern lang und was waren die Getränke gestern lecker? Also so, ich weiß nicht, manche von euch kennen dieses Gefühl vielleicht. Und die das mit den Getränken nicht so haben, kennen das aber auch so ein bisschen, denke ich, wenn man so ganz extrem, also wenn man so übernächtigt ist und so, wie man sich dann so fühlt. Ja, ich war aber nicht übernächtigt, ich hatte eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, ich habe ziemlich gut geschlafen. Auch mit den üblichen Handicaps, Männer über 50 oder so, ne? Team Granu Fink, oder wie sagt man? Ja. Und so, dass ich so hier ein bisschen, ja, das auch die nächsten Tage, ne, auch bis heute Morgen eigentlich noch so ein bisschen hier rumlaufe, wie so leicht verkatert. Es ist nichts schlimm, ne? Aber irgendwie auch noch nicht so richtig schick. Ja, aber durchaus auszuhalten, nicht also unangenehm oder so, sondern einfach nur, ja. Bisschen anders wie sonst. Ich denke mal, das wird sich da dann auch noch wieder in den nächsten Tagen geben und dann werde ich nächste Woche mit Sicherheit relativ normal hier aufspielen können. Ja, so ist es, so ist das aktuell und an der Stelle schon mal lieben Dank, dass ihr auch so zahlreich euch gemeldet habt und gesagt habt, wir denken dann an dich und da war wieder von Daumen drücken bis Hände falten alles dabei und ja, dafür wirklich ganz, ganz lieben Dank. Das wäre total wünschenswert, wenn das so das, ja, wenn das so in den nächsten 4 Monaten bis zur nächsten Untersuchung so bleiben tät. Das wäre klasse. Dann könnte ich hier meine liebe Familie auch ganz gut unterstützen und nicht nur den zur Last fallen. Und ja, das fände ich total toll. Und es gibt nämlich so das ein oder andere, um das ich mich hier kümmern möchte dieses Jahr. Oder das ein und das andere, um mir nicht jetzt zu viele Baustellen gleichzeitig zu eröffnen. Die Deckenlampen stehen da nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Ja, nee, gibt so zwei Dinge, die wir gerne erledigt hätten. Wir haben ein Platzproblem mit Gartengeräten, Fahrrädern, Rasenmähern und solchen Dingen. Also eine Garage ist ja eigentlich für ein Auto gedacht. Und in dem Fall ist das auch nicht schlecht, wenn ein Auto da ganz gut hier unterkäme. Weil, ich sage es mal so, das Haus liegt ziemlich dicht an der Wiehl. Das Haus liegt noch dichter an einem kleinen Bach. Und ich weiß von meinen Nachbarn, um die Aktivität von Waschbären und Mardern. Und da wird doch ganz schön, wenn man zumindest eins der Autos vor denen so ein bisschen verstecken könnte. Und ja, dann ist aber die Frage, wohin mit dem anderen Rummel? Also haben wir gesagt, wir müssten so ein kleines Gartenhäuschen uns aus uns hier in den Garten stellen. Hier stand auch immer eins. Es gibt hier so eine Fläche, wo immer so ein Gartenhäuschen stand. Ich habe schon gedacht, könnte man jetzt auch untervermieten für irgendwelche Growing Communities. Aber den Shit tue ich mir lieber nicht an. genau. Und ja, also da soll wieder so ein kleines Häuschen hin. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, wir können so einiges ganz gut, sowas nicht. Und ja, gut, jetzt ist es aber auch schon mittlerweile so weit, dass wir konkret da werden können. Und ja, von daher wäre das gar nicht, ist das dann gar nicht schlecht, wenn es mir relativ gut geht, dass ich das begleiten kann. Was ungleich schwerer ist, ist das Dach von über unserer Veranda. Also ich habe ja gelernt, die Veranda ist das vor der Haustüre, wenn man da sitzen und stehen und überdacht sein darf. Genau, und das ist ein bisschen, das scheint ein bisschen komplizierter zu sein, weil jeden, den man da anfunkt, der will direkt hier alles neu und aus Alu und hier hau weg und zack und fünfstellig und gib ihm. Ihr habt es doch so quasi. Wenn nicht, habt ihr halt auch was, nämlich Pech. So, und ich weiß es nicht. Ich zum einen bin ich immer, wenn man noch was erhalten kann, dafür das zu erhalten. Zum anderen möchte ich den Bereich auch optisch nicht so gänzlich umgestalten. Das ist halt ein altes Haus. Und das hat halt auch eine alte Überdachung halt. Und da sowas ganz Modernes davor machen, da kann ich oder auch nee, können wir, sag ich mal, Anja und ich, uns nicht so richtig mit anfreunden. Jetzt ist es aber außerordentlich schwierig, Menschen zu finden, die sich da dran begeben würden und uns da eine Dienstleistung anbieten täten. Da werden immer andere Gründe vorgeschoben. Ja, sei es drum. Da muss ich ein andermal drüber erzählen. Auf jeden Fall wäre das das andere Projekt, was ich auch ganz gerne noch hier unterstützen würde, damit Anja sich da nicht neben dem ganzen Rummel, den sie hat, auch noch mit drum kümmern muss. Also gemacht werden muss das auf jeden Fall. Und ja, es gibt noch weiteres zu tun, so noch Keller nass und so weiter. Aber Ja, das muss ich alles dann mal später erzählen. Ich sehe nämlich gerade mit Entsetzen, ich rede jetzt schon seit guten 19 Minuten oder fast 20 auf euch ein. Und das kann sich ja kein Mensch anhören. Geschweige denn behalten. Ja, daher trete ich jetzt mal hart auf die Bremse. Resümiere nochmal. Alles soweit ganz gut. Ein bisschen angekatert, aber nichts ist wirklich so richtig schlimm. Und ja, das freut mich einfach. Und so gehe ich zuversichtlich weiter geradeaus und sage hier an dieser Stelle aber jetzt erstmal auf ein nächstes Mal und bis denne.